Das Organ der neuen Kappe Großbritanniens Tony Walker vom 14. Mai brachte mit einem Foto von Genossen Kim Jong-un einen Sonderbeitrag unter dem Titel Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Verlauf des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas. Die Zeitung schrieb, dass Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas, getragen vom einmütigen Willen und Wunsch aller Parteimitglieder, der Offiziere und Soldaten der Volksarmee und des gesamten Volkes, zum Vorsitzenden der Partei gewählt wurde und im Kampf der Partei, Armee und des Volkes für die Vollendung der koreanischen sozialistischen Sache unter dem Banner der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu dem Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus ein neuer Meilenstein gelegt wurde. Zur Gratulation zum Erfolg des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas nahm am 12. Mai Tawin, Sekretär der Regionsleitung von Yangon, der Solidaritäts- und Entwicklungspartei der Union von Myanmar, eine Stellung.